In Anleitungen zum Drehbuchschreiben wird dieser Moment auch The Inciting Incident genannt, der Auslöser, der dafür sorgt, dass der Held sich auf seine Reise begibt. Drittens, die Weigerung. Moment mal, etwas hält den Helden zurück. Selbstzweifel oder Angst, Unmut, Faulheit oder etwa eine Vorahnung, was ihm blüht, wenn er aufbricht. Nicht immer, aber gelegentlich lehnt der Held den Ruf des Abenteuers ab. Frodo will den Ring, sie alle zu knechten, gar nicht haben. Und sein bester Freund Sam warnt ihn, es ist eine gefährliche Sache, aus deiner Tür hinauszugehen. Du betrittst die Straße und wenn du nicht auf deine Füße aufpasst, kann man nicht wissen, wohin sie dich tragen. Sogar der angebliche Sohn Gottes namens Jesus von Nazareth hatte zuerst wenig Lust, Messias zu sein, was wiederum in der Heldenreise seiner Persiflage Brian in Monty Pythons »Das Leben des Brian« von 1979 satirisch überhöht wird. Fußnote. Brian: Ich bin nicht der Messias. Hört mir doch bitte zu. Ich bin nicht der Messias. Habt ihr verstanden? Ehrlich. Einer der Anhänger: Nur der wahre Messias leugnet seine Göttlichkeit. Brian: Was? Oh, was bleibt mir denn da noch für eine Chance? Also schön, ich bin der Messias. Viele Anhänger: Er ist es, er ist der Messias. Ende der Fußnote. Ebenso brach der spätere Buddha namens Siddhartha Gautama trotz nagender Unzufriedenheit mit seinem luxuriösen Leben als Fürstensohn sowie allerlei Weissagungen erst mit 29 Jahren zu seiner asketischen Sinnsuche auf. Fußnote. Generell sind die Parallelen zwischen Jesus und Buddha oder allgemein zwischen monotheistischen Messiasgestalten so häufig, dass man meinen könnte, sie wären allesamt erfunden von einer einzigen Spezies, die das Bedürfnis nach solchen Geschichten hatte. Allerdings wurde Buddha von sage und schreibe 40.000 Tänzerinnen in Versuchung gebracht. So schwer hatte es Jesus nicht. Ende der Fußnote. Und Luke Skywalker weist den Ruf erst ab, da das Abenteuer zu weit weg von zu Hause stattfindet, schließlich müsse er sich doch um Onkel und Tante kümmern, die kurz darauf ermordet werden. Selbst Spider-Man, alias Peter Parker, entscheidet sich zunächst für ein bisschen Wrestling gegen Geld, statt einem Mann in Not zu helfen. Dabei hat er gerade durch den Spinnenbiss seine Fähigkeiten erlangt, die ihn zum Beschützer der Schwachen machen könnten. Als bittere Konsequenz tötet der Straßenräuber, den er nicht aufhält, später seinen Onkel Ben. In der Regel braucht es also einen zweiten Anlauf, eine Verschärfung der Not, bis der Held beschließt, sich seiner Verantwortung zu stellen. Manchmal ist es aber auch das Umfeld, das Angst um die Protagonistinnen hat oder sie aus anderen Gründen zurückhalten will. Wie beispielsweise Harry Potters Onkel Vernon. Lässt der Held sich aber auf die Reise ein, gibt es kein Zurück mehr.